I walked out of the dweller. And kind of spooky. Extended. I have that feeling. Nervous. Wir schreiben das Jahr 2075. Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Manche sagen, sie sei erwacht. DarkSideJourney.de präsentiert Die Schatten der sechsten Welt. Der Audiogame-Podcast zum Pen-and-Paper-Rollenspiel Shadowrun in der fünften Edition. Eine Produktion von dieschattenspieler.de. Ihr steht in einem Raum mit, jetzt muss ich eben nachgucken, wie viele anwesend sind. 7, 8, 9, mit 11 Leuten. 11. Die sich, jawohl, die sich entweder an Kaffeetischen, in so Kitchenette-Ecken, an Schreibtischen, im gesamten Raum verteilt haben. Das ist eine Mischung aus Aufenthaltsraum und Büro. Also stehen so Schreibtische rum, wo Leute irgendwelche Sachen, also Hard-Desktop-PCs machen. Und lediglich zwei der anwesenden Sicherheitsleute widmen euch auch noch so eines vorbeigehenden Blickes. Das ist super. Dann marschieren wir da mal rein. Okay. Hayes hebt locker die Maschinenpistole und knöpft sich so seine Uniform auf, die so mit Klettverschlüssen und sowas festgehalten wird. Zieht dann eben so. Oh, und hält eben halt so eine Maschinenpistole durch. In dieser HK-227 sind Explosivgeschosse geladen, die jeden von euch in rote Soße verwandeln. Er versaut mir meinen Auftritt, ich glaube, ich kill ihn. das passt, ja. Hayes tritt so hinter dir hervor und schlendert so locker in den Raum. Alter, Nigga. Wie viele sind da? 11 Leute. 11 Leute. Um ganz genau zu sein. 5 Menschen, ein Elf, ein Oni, ein asiatischer Ork ist das. Ein Ork, ein Troll, plus noch ein Troll, plus noch ein Mensch. Also eigentlich nur 6 Menschen und der Rest kannst du eh. Ja. Voll. Aber ich hab gar keinen. Der Rest dürfte du jetzt haben. Auch rein. Nein. So als Überraschung so. Tada! Und hier auch. Ja. Nee, doch, ich geh da mal rein, warum nicht? Also ich mache auf die Dörf und sehe ich das denn, was sie machen? Ja, das ist kommen, ziemlich genau entgegengesetzt. Also klar, wenn sie broadcastet, beziehungsweise Hayes broadcastet auf jeden Fall. Ihr quasi, also wenn du durch die Tür guckst, siehst du eben halt, wie sie reinkommen. Hayes so locker, lässig die Uniform aufreißend reingeht mit der Maschinenpistole in der linken Hand. Und momentan fummelt er gerade noch so an der Maschine. Fischetti, die er im Holster trägt, in der rechten zieht die. Dann ziehe ich mal meine Predator. Ja. Und schnelle auch mal raus. Ja, ich fand es so cool, aber lehne mich dann halt so in den Tür rein. So. Ah. Nur damit die wissen, dass da auch keine Hilfe kommt. So, dann ist das jetzt ein sogenannter Teamtest und wir brauchen jemanden, der als Teamleader für Intimidation agiert. Ich glaube, damit bist du am besten, oder? Selbstverständlich bin ich dafür. Okay. Moment, gib mir die Würfel. Warte, brauche ich einen Skill dafür? Ich habe 2. Was? Gib mir vorher die Würfel. Warum? Damit du nicht so eine Scheiße würfelst. Die sind nicht super. Ja, habe ich Intimidate auf 2. Dann darf jetzt jeder, der mitmachen möchte bei diesem Wurf, ebenfalls einen Intimidate-Wurf machen, wenn das nicht vorhanden ist. Entsprechend Charisma minus 1. Ich kriege aber noch plus 2, weil ich eine Waffe in der Hand habe und das wirkt auf Intimidation. Habe ich ganz gelesen. Genau, richtig. Ja, gucken wir mal eben hier. Wir haben ja irgendwo beeinflussen. Ja, ihr habt eine überlegene Position. Das kriegt nochmal plus 1. Das kannst du schon mal rechnen. Plus 2 nur für die Wumme. Das heißt also plus 3 kannst du dir schon mal anrechnen. Finde ich und dann gibt es noch das, was der Rest hier so. Plus Charisma oder so. Genau. Was der. Oh. 1, 2. Hayes mag dir vielleicht einen Auftritt versaut, aber der hat auch 6 Erfolge, würde ich sagen. Das ist gut, ich habe nämlich 1. Ja. 2. Das heißt, du bekommst jetzt noch 6 von Hayes. 2. 2 von Dingens. Und? Möchtest du mitmachen? 5. Wie viel krieg ich extra? Charisma minus 1. Das habe ich schon. Hayes habe ich. Ja. Plus 3, ne? Hast du gesagt. Genau. 1, 2, 2. So, das heißt, wir haben schon mal einen Erfolg bisher. Boah, ein Fail. Ein Erfolg, 3 Einser. Aber nicht mehr als die Hälfte, genau. Achso, von allen. Ich finde schon, dass das ein Fail ist. Dann haben wir 2 Erfolge. Na, immerhin ist nicht doll, aber... Ja, ist aber nett gesagt. Ja, oh, aber die haben auch genau gar keinen. Easy. Okay. Der Troll fährt herum, der an der Kaffeemaschine steht. Bleib, bleib, roll dich herum, brav. Mach Platz. Ja, okay, was wollen wir jetzt mit denen machen? Also, ihr habt sie, definitiv. Ja, wir können die einfach fesseln, würde ich sagen. Sie bringen ja auch dankbarerweise ihr eigenes Fessel-Equipment mit. Das ist total praktisch. Ja. Die Schlüssel nehmen wir. Außerdem stellst du fest, dass sie neben dem, stellt ihr fest, dass sie neben der Fischetti ebenfalls einen Taser haben. Oh, der nicht nur neben dem neben der Taser-Funktion von Pfeile schießen, sondern ebenfalls auch im Nahkampf einsetzbar ist. Cool. Den kann ich benutzen. Hat jemand einen Sack dabei? Nimm mal mit. You don't want to do that. Das ist ganz fies und so, weil die sind dann eben halt auf den Konzern gebrandet und dann eben den ganzen Kram wieder raus, weil das ist meistens die Arbeit nicht wert. Da musst du irgendwie so kleine Kinder haben. Aber da kann man also irgendwie den gegnerischen Konzern mit überfallen. Die funktionieren meist nicht mal mehr, wenn sie außerhalb des Gebiets benutzt werden. Aber wir legen den Taser oder so ein bisschen weiter, also vielleicht ans andere Ende des Raums von den Leuten oder so. Ihr macht quasi einen Haufen. Ein Haufen. Ja, ein Haufen Leuten und Haufen. Ich kann sie zur Spinne reinwerfen und die Luke wieder zumachen. Naja, was machen wir mit der Spinne? Die, das heißt, das Sparks ist gerade schon kräftig beschäftigt. Der ist dabei, die junge Dame, die gerade ihr letztes Fadending gewebt hat, rauszulegen. Kann ich die, ich würde die irgendwo in der Ecke ziehen, in dem Raum, also nicht, dass die draußen das so unbedingt sehen und dann einfach mal gucken, ob die irgendwas dabei hatte. Das Sparks hätte ich mal einen richtigen Job, ne? Nö, die ist quasi abgesehen von einer Jeans und einem schlabbrigen T-Shirt, auf dem Severe Tire Damage steht, ist eine deutsche Punkband. Ist sie unbewaffnet. Natürlich, hat auch nichts dabei, weil sie hat eben halt mehrere Plugs im Datenbuchsen im Nacken und in der Stirn und jetzt ebenfalls eine klaffende Wunde in der Stirn. Okay, dann gehe ich wieder zurück in den anderen Leuten. Bitte? Was macht der Sparks? Sparks ist da gerade dabei, das Ding vorher fertig zu machen, einmal halt gerade die Dame rauszuwursteln, sich das Teil anzupassen, damit er da reinsteigen kann und ist dann kurz davor, da rein zu klettern. Okay. So, nochmal, um das zu recap, so, was müssen wir genau jetzt tun noch? Füße stillhalten, bis die Info kommt, dass die Kollegen da sind, die sich um das Ding kümmern. Mhm. Ja, was macht ihr mit denen? Wo fesselt ihr die? Ja, was haben die? Haben die alle Handschellen oder was? Die haben so Plastikstrips. Ja, dann fesseln wir die aneinander auf jeden Fall. In lustigen, kreativen Muster. Genau. Bitte auf den Boden und du jetzt mit den Beinen. Einen aufrecht, einen andersrum. Genau. Das ist nämlich Teambuilding. Ja, richtig. Sehr schön. Ich würde sagen, alle kriegen die Hände so zusammen. Ja. Füße ebenfalls. Ja. Und dann verbinden wir die noch irgendwie miteinander. Sehr schön. Alle miteinander. Ja, in Dreiergrüppchen. Genau. Ja. Oh shit. Und einer der Menschen flucht halt auf, also murmelt auf Chinesisch vor sich hin. Ah shit, da sehen wir ja echt super aus. Ja. Hat noch irgendjemand einen Funkrohrspruch losgekriegt? Nein, nehme ich mal nicht an. Die zwei Trolle, die sichtlich nicht damit beschäftigt sind, sonderlich clever zu wirken. Sparks war, nee, habe ich blockiert. Und die beiden Trolle haben offensichtlich versucht, noch einen Notruf abzusetzen. Ach was? Mach, ja. Was bist du jetzt denn? Puppe? Trolle, ja. Troll auf Kaffee. Das ist zu Trolle und Puppe oder so. Das ist deren Aufgabe. Ja, meine Güte. Das ist schon okay, ne? Aber die sollten wir vielleicht... Kann der Doktor vielleicht mal die Hand auflegen? Weil... Ja, die sollten wir auf jeden Fall gut sich verschnüren, weil die sind zwar dumm, aber dann, ne? Stark. Ja. So woanders. Richtig, genau. Ja, also Sparks könnte vielleicht erstmal alle Türen auf jeden Fall versiegeln, die zu uns direkt in den Raum führen, so zumindest. Okay. Und versuchen alles Sicherheitspersonal. Ihr kriegt, also Sparks ist jetzt drin, das dauert jetzt 5, 6, 7 Minuten. Und wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen Platz, also für die Anweisungen. Der Doktor gibt die Anweisung, dass falls sich einer von den Leuten da befreit, oder irgendwelchen sonstigen Blödsinn macht, was ich in seiner Messenstelle, dann kann er den grillen. Okay, sehr gut. Das ist also die Aufgabe des Bewache-Dings. Das kostet wieder einen Dienst, damit ist noch einer übrig. Genau. Ja. Ein guter Dienst. Ja. Ist ein guter Dienst. Und ich spreche das auch laut genug, dass sie das alle mitkriegen. Natürlich. Und sie sehen alle ein bisschen typiert aus. Bitte mach's großflächig, wenn es passiert. Also, ja, nicht in der. Also, wir haben nicht auf der Stirn stehen, dass die Magier sind. Ne? Das ist richtig. Aber meistens merkt man es dann doch irgendwie. Ja, weil irgendwas passiert, was man nicht wollte. Tja, momentan offenbar nicht. Er hat jetzt eben halt seine Geisterfreunde gerufen. Ihr werdet gleich von... Ja, dann muss man warten, ne? Dann setze ich mich mal in eine Position, wo ich alle ein bisschen überblicken kann. Kannst du natürlich machen, ja. Ja. Okay, wupp. Okay, du hast ja nicht erst scannen und sonst was, aber abgesehen von Angst, Panik und Embarrassment kannst du keine sonderlich großen astralen Signaturen oder Aktivitäten darstellen. Immer dieses Vertrauen. Also wo sitzt du? Also er hält irgendwie die Tür in dem Auge, mein Sparks hat die Tür zugemacht. Also ich gucke die Tür an, die so wegführt und versuche so viel wie möglich von den Leuten. Primär Leute, weil ich mir denke, okay, die Tür, die wird jetzt nicht einfach aus den Angeln fliegen. Hoffe ich. Deshalb gucke ich mehr auf die Leute. Der Rest? Noch ich wandere. Was ist denn da noch? Wie sieht denn das zwischen aus? Den Leuten ist es, wie gesagt, das, wie du dir so eine Mischung aus Pausenraum und. Ich stelle es mir wie ein Wartezimmer vor. Ja, ist so mit ein paar Stühlen drumherum, ein paar Tischen. Ja, eine Plastikpflanze. Eine Menge Plastikpflanzen. Also übrigens innerhalb des Gebäudes hier sind keine, noch nicht mal Fenster. Kaffeemaschinen. Kaffee. Ich frage mal Sparks. Ich setze mich an den Tisch. Kannst du mir das, diese Security-Feeds irgendwie zu mir durchspeisen? Bin gerade dabei. Und er ist gerade dabei, eben das zu tun. Also wir haben noch 23 Sicherheitsleute im Rest des Krankenhauses auf Station bzw. auf Patrouille. Das heißt also, ihr seht es ja selbst, rechtzeitig im Zweifelsfall darauf aufmerksam machen. Er schaltet jetzt 23 bzw. 10, 12 Feeds zu. Sie sind meistens halt immer in Teams unterwegs bzw. gruppieren sich irgendwo. Da, wo sich die Leute befinden, sind auf der Karte markiert. Also ihr kriegt quasi eine 3D-Ansicht des gesamten Gebäudes, die ich auch hier gemalt habe. Ja, super. Toll, weißt du? Wow. Und an Sparks digitalisierter Stimme stellt er fest, das ist seltsam. Schaut mal hier. Und er zieht das Ding hoch. Etage 21 bis... Nee, gar nicht wahr. 24 bis 28, also bis zum einen unter das Dachgeschoss, unter eurer Landeplattform, ist geblockt und ich habe keinen Zugang. Waren da nicht diese Bauarbeiten? Das kann natürlich sein. Da hast du recht, das stimmt. Also wie gesagt, die Aufzüge... Das muss man nicht blocken. Bitte? Das muss man doch da nicht blocken. Vielleicht haben die da nichts mehr, vielleicht haben die alles rausgerissen oder so. Kann natürlich sein. Also wie gesagt, ich habe halt keinen Zugang drauf. Es ist komplett tot. Also meine Kameras gehen bis zu dem Stockwerk und nicht weiter. Ich komme mit? Achso. Ja, gehen wir mal gucken. Geht ihr gucken, echt? Das gehen wir mal gucken. Können wir jetzt mal im Astralraum gucken. Wo sitzt du denn, wenn du astral projizierst? Wo ich sitze? Ja. Da bist du ja ziemlich... Ich hocke mich dann... wird was anderes projiziert. Ich hocke mich dann mal in so eine Ecke. Gut. Wo so ein schön bequem. Du kannst auch durch deine enorme Willenstärke kannst du auch gerne so eine Tai Chi Pose oder sonst irgendwas aufbauen. Ach was, wenn man ja nicht hier rum. Okay, genau. Du projizierst astral und nimmst dein Dolch mit, nehme ich mal. Ja, selbstverständlich. Hervorragend. Okay, du durchdriftest mehrere Etagen nach oben und tatsächlich fällt dir auf, dass hier der Background Count, also die Hintergrund, die astrale Hintergrundstrahlung bei 2 liegt. Das heißt also, alles, was du hier zauberst, ist um 2 erschwert. Wegen der enormen Menge an Leid, Schmerz, Emotionen, die wir eben halt, wenn Leute... Schlechtes Fernsehen. Genau, wenn die Langeweile... Kein Fernsehen. Wenn, also weil die einfach eine extrem hohe Konzentration von Metamorphen besteht, die halt konstant diesen Astralraum verschmutzen. Das ist quasi so eine Art astrale Belastung. Wie geht? Also in Downtown Hongkong ist es tatsächlich ziemlich üblich. Also 1 ist recht üblich, sobald sich zum Beispiel in so einer Mall oder sowas und wenn dann eben halt auch noch schlechte Gefühle dazukommen, wenn da Leute sterben, wenn eben halt nicht so schöne Sachen passieren, dann erhöht er sich auch noch. So verseuchte Gebiete wie zum Beispiel Chicago, der Bombenkrater liegt dann so bei 5 bis 6. Verstehe. Aber hier 2... Naja, normales Krankenhaus ist nicht ungewöhnlich. Also ist unangenehm tatsächlich, weil eben das spürst du, das färbt so ein bisschen auf dich ab, diese Stimmung. Und du driftest in Richtung der gesperrten Etagen, 24 bis 28 über 4 Etagen, und stellst fest, dass du über die 23. Etage nicht hinauskommst. Jetzt ist der Moment für dein Soundboard. Dann gehen wir mal schön zurück. Eine Barriere. Also du kannst gerne auch umfliegen, wenn du möchtest, aber tatsächlich ist dieser gesamte Bereich blockiert. Es gibt außerdem noch andere tatsächlich, also es gibt andere Sachen, die abgesperrt sind, wie zum Beispiel als Sicherheitsmaßnahme nach den Shedim-Angriffen, also diesen untoten Monster, Besetzungsgeistern, sind zum Beispiel alle OP-Säle und alle Kühlräume mit magischen Barrieren umringt und also halt um Sicherheitsmaßnahmen vorzugehen. Aber mehrere Etagen, die ja nun mal halt so 3 bis 4 Meter hoch sind, plus dann eben halt das ganze Außengebäude noch. Astral zu isolieren mit so Mana-Barrieren. Also erstmal ist es teuer, das kommt noch dazu. Und ist halt sehr ungewöhnlich, weil theoretisch werden nur wichtige Bereiche mit sowas halt isoliert. Zum Beispiel also die Sicherheitsetage wäre, aber da kannst du eben halt raus durch Türen und so. Ne? Ja, aber kann man da dran herumzupfen und mal gucken, wie du kannst wie sogar das da durch. Das, du kannst also entweder die Barriere zerstören oder eben halt durchdiffundieren. Das dauert halt eine ganze Zeit. Das Problem ist allerdings, das kriegt derjenige mit, der die Barriere gebaut hat. Ich kann mir das also nicht von außen näher betrachten. Also doch, du kannst es erst kennen. Ja, dann machen wir das doch. Aber das Gleiche wäre doch, wenn wir da durchgehen würden, oder? Wenn du mit aktiven Kräften da durchgehst. Okay, wenn ich aber einfach in der physischen Welt da das durchgehe? Das ist keinerlei Hindernis. Also wie gesagt, ihr seid ja auch gerade schon da durchgefahren. Also ihr habt ja die Etagen schon im Aufzug durchquert. Daher. Wenn du astral projizieren würdest und durch so ein Ding durchfährst, okay, das könnte böse enden. Dann gucken wir kenne mal. Kurz. Bitte. Schepper. Ach Gott. Naja. Ein ganzer. Ja, so eine Wand. So, es ist eine astrale Barriere. So viel kannst du sagen. Coole Sache. Ich habe eine astrale Barriere gefunden. Ja, aber wenn du übers Kommen den kommunizierst, dann denken alle, wow. Astral geht das nicht. Schade. Nein. Naja. Das kehrst mal, zurück. Lass ich da mal schön in Ruhe. Ja. Liebe Leute. Da oben, das ist alles magisch toll abgesperrt. Ich meine, so richtig, die ganzen Etagen. Das macht man, glaube ich, nicht bei einer Baustelle. Ja, dann gehen wir hoch. Und du hältst dich Füße still. Nicht, dass wir da dem anderen Team dazwischenfunken oder so. Ich sag nur. Wie gesagt, ich habe keine... Also Hayes zuckt die Schultern. Ich habe keine Ahnung, wo die zugelagen. Also so viel hat man mir auch nicht gesagt. Ich habe überhaupt jetzt nichts von dem anderen Team hier gehört oder gesehen. Ja. Die sind im besten Fall auf dem Weg. Vielleicht auch nicht. Dann gehen wir einfach wieder. Ich bin immer dafür, einen extra Job zu haben. Ja, wer weiß, was da Spannendes zu finden. Wir können mal gucken, aber dann sollten wir den Feuergeist hier lassen. und damit er Sparks bewacht vielleicht. Ja. Der hat Schwierigkeiten, durch das zu kommen. Ja, der Feuergeist hat Schwierigkeiten, durch eine Barriere zu kommen, auch wenn er manifestiert steht ist. Doch da wunderbar. Ja, ja. Naja, der bleibt ja da, dann können wir da hochgehen. Hervorragend. Ja. Bei Bewegung großflächig ausrollen. Genau. Er hat die Anweisung. Vor allen Dingen in seinem Ermessen, wenn die irgendwas Komisches machen. Wenn der wieder nach Hause will, hat sich geprobt. Okay, du bist in diesem digitalen Raum. Ich war gerade astral. Ja, der Test läuft einige Minuten, also 10, 15 Minuten. Springst durch, nun ja, nennen wir es mal virtuelle Reifen. Musst eben halt nach Anweisung XY machen und ähnliches mehr. Und dann, ja, vielen Dank für Ihre Kooperation. Wir haben genug gesehen. Eine Frage. Ja. Ich habe ja noch so ein Registered Sprite. Ja. Das habe ich aber nur, habe ich das nur in der richtigen Matrix oder habe ich das? Wenn du möchtest, kannst du das gerne haben. Das ist meinetwegen in deinem Geist gesichert. Es ist ja alles nur eine Erinnerung. Und wenn du halt das auch ein bisschen ausschmücken möchtest, kannst du das natürlich auch gern tun. Ja, es ist ein bisschen komisch, weil ich ja vorher eigentlich, ich war ja nur einen Tag mal da drin und ja, als sie natürlich gecrasht ist. Ja. Und deswegen. Das kann ja auch unterbewusst entstanden sein. Das kann ja dich einfach mögen, zum Beispiel. Ja, ich habe da mit dieser anthropomorphen Spinne so mein Problemchen. Ja. Die möchte ich nämlich gar nicht da haben und vor allen Dingen nicht beobachtet werden davon. Okay. Ich weiß ja jetzt, dass sie da ist und die 17 weiß ja auch, dass sie da ist. Ja. Auch wenn er den vielleicht nicht direkt targeten kann. Ich würde mir mal gerne mein Registered Sprite, Fall Sprite, rufen. Also muss ich ein Registered Sprite eigentlich kompilieren? Das müsste doch eigentlich. Das ist schon da. Genau. Du hast genau einen Dienst dafür. An meiner Seite jetzt haben. Okay, wie sieht das Ding aus? Warte, vielleicht gibt es eine Zeichnung. Die Sachen. Ich wusste nicht, dass es auch irgendwie aussieht, aber es sieht alles irgendwie aus. Ne? Natürlich, weil es halt alles eine Personenart. Ja. Sieht aktuell aus wie eine olivgrüne G.I. Joe-Figur in 2 Meter hoch. Oh, wie lustig, okay. Aus der Tiefe der Resonanz, die auch in diesem begrenzten Server bzw. Host vorhanden ist, materialisiert sich in der digitalen Welt diese Störung. Ja, das ist ein False Sprite. Na, okay. Ja, also entsprechend, es kommt halt auch zu so Glitches dazu. Also wie gesagt, der Raum verzerrt sich eben halt. Also es gibt so digitale Störungen, so Blocks tauchen auf, die halt die Grafik zerstören quasi. 17, was tust du? Was? Und du kriegst dann eben über die Sprechanlage, die halt da zugeschaltet ist, das ist einer dieser Effekte. Das kann nicht sein. Ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist. Wie kann das? Und über den Comlink-Kanal hörst du hektisches Treiben. Ich sage der 17, ich improvisiere. Ja. Okay. Ich muss immer denken, er sitzt an der Kasse. 17, bitte. Also, ich habe dieses False Sprite, das ist Level 6 und hat 2 Dienste. Okay. Das habe ich mir vorher zusammengeschrieben. Ja. Und weil das so schön böse ist. Ja. Und ich möchte es gerne mit dieser anthropomorphen Spinne bekannt machen. Ja, was soll es denn tun? Also wie gesagt, es gibt ja jetzt diese Geschichte oder sonst diesen, was. Wie heißt das? Moment, ich klaue dir mal eben das Ding. Ach, liebe Zeit. Ich habe nur vergessen, wie das Ding heißt, was es tun soll. Ah ja, hier. Also, Electron Storm würde ich gerne machen. Ja, und tut zwar, was? This attack allows the sprite to engulf a target persona. Ja. In a sustained barrage of corrupting data streams. Ja. If the sprite beats the target in a cyberpunk, blah, blah, blah, blah, the target is swallowed in a hail of digital pulses. Das macht zusätzlich 2 Punkte Noise auf das Target. Da das Ding momentan, weil er der zuständige Hacker ist, gerade 0 hat, ist das schon ganz sinnvoll. Und es macht Resonanz Damage. Okay, jetzt würfelst du ein Cyber Combat bzw. des Sprites. Das ist 6. Cyber Combat plus Resonanz und Resonanz ist ebenfalls 6. Das heißt, du hast jetzt 12 Würfe gegen Intuition und Firewall des Ziels. Was ist das Ziel? Der Hacker. 2, 3, 4, 5, 6. Lokale 7. Noch nice. Gute Quote. Okay, er hat 2 Erfolge. Ich habe 7. Du hast 5 Erfolge und kannst jetzt den Schaden, den das Ding macht, das ist höchstwahrscheinlich auch... okay, du machst keinen zusätzlichen Schaden, das ist quasi nur so ein Dauern. Also wie gesagt, das ist quasi so eine Art Flammenwand, nur halt digital, die du um das Ding aufrechterhältst, aber du kannst eben halt, machst halt trotzdem Schaden, aber der macht eben quasi nur den Schaden, der quasi durch die Resonanzstufe bedingt wird. Ja. Er kriegt jetzt dennoch jede Runde 6 Schaden und ist wahrscheinlich gleich offline, weil... das wird er nicht sonderlich lange aufrechterhalten können. Und außerdem 2 Punkte Neues, bla. Ja, geschäftiges Treiben. Der Comlink-Kanal wird geschlossen. Und er ist also bis jetzt momentan in VR. Das heißt, du kriegst nicht oder nur sehr schwer mit, was in der wirklichen Welt passiert. Dann richte ich doch der 17 aus. Wir haben jetzt zumindest ein paar Augen weniger auf uns. Ja. Und jetzt wäre es vielleicht mal kurz Zeit, mich in deinen Plan einzuweihen. Der Plan war eigentlich folgendes, wir werden rausgebracht und übernehmen eines der Comlinks und arbeiten uns von da aus langsam weiter vor. Das geht allerdings natürlich jetzt auch. Tumult sollten wir genug verursacht haben. Der schaltet offenbar auf, also 17 schaltet also auf AR, sieht allerdings nichts, da die wieder auf verspiegelt geschaltet haben. Bleibst du weiter in VR, denn in diesem Moment, wir brauchen jetzt gar keine große Initiative zu würfeln, in diesem Moment crasht das die Persona des Hackers und der wird ausgeworfen, beziehungsweise wird gezwungen neu zu starten, weil quasi dein Matrix-Monitor voll ist. Du bist immer noch in diesem Raum. Ja, da es da jetzt erstmal nichts mehr zu holen gibt. Du kannst aber zum Icon interagieren, das ist so ein Logo von so einer Blume. Mit dem Spielkram, den sie da uns reingestellt genau, haben. Den Teufel werde ich tun. Ja. Nein, das lassen wir schön sein. Da es jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr zu tun gibt, im VR, würde ich mich dann in den AR runterbegeben. Hervorragend. Das machst du gerade rechtzeitig, um festzustellen, dass da Geruffel an der Tür ist. Das rums und die Tür fliegt auf und ein Sicherheitstyp steht im Raum und hat seinen Taser-Schlagstock. Einer von den Ninjas? Nee. Ein normaler. Ein normaler Sicherheitsgoon. So, dieser Sicherheitsstock ist vermutlich offline. Ja, die sind alle, also das ist alles, die geben sich natürlich schöne große Mühe. Das Einzige, was jetzt hier noch theoretisch online ist, sind wie gesagt die zwei Ninjas. die zwei Ninja Bodyguards. Dann drücke ich mich mal zurück in die Ecke und tue so, als würde er mich einschüchtern. Ja. Und versuche... Und er schreit dich auf Chinesisch an. Und ich bin erschrocken, weiche zurück. Ja. Lass mich bloß nicht von dem Taser treffen. Ja, also er geht eben halt so mit dem Ding auf dich zu und ja. Und versuche mit dem... Muss ich einen Perception-Test machen? Von 100 Meter sehe ich alles, ne? Die zwei, da die Tür jetzt auf ist. Also die sind verborgen, das hat er ja nur gesagt. Also und das ganze Ding ist komplett Wi-Fi isoliert. Dann daher muss ich jetzt einen Perception-Test machen, richtig, um die zu sehen. Du musst einen Computer plus Intuitionstest machen. Ja, das wäre 9. Begrenzt durch dein Limit an Data Processing gegen Logik plus Sleaze. Computer und Intuition ist 9. Also, ja, nicht. Und 1, 2, 3 habe ich. Okay, 1 siehst du nicht, 1 siehst du. Gut, wenn ich 1 sehe, ja, dann kann ich auf 1 einen Mark draufsetzen, nicht wahr? Dann würfel meine Initiative. War das nicht so, dass die auf deiner Seite sind? Wer? Die Typen da? Die zwei? Ja, die Tür ist ja jetzt auf. Die Security-Typen? Nein, die sind ja von dem Konzernonkel. Richtig. Ach so. Ich dachte, die wollten dich befreien, hat er gerade gesagt. Nee, oh, nee. Matrix-Initiative, ne? Nee, nur AR-Initiative. AR, das ist 9 und ein W. Genau. Das heißt, ich würfel jetzt erstmal, wie viel der W ist, oder? Ja. Genau, und dann addierst du es einfach dazu. Dann sind das O, 11. Okay. Ist gut. Reicht. So, das heißt, wir haben Security. Machst du das zweimal an. Security hat eine 4, eine 7. Und du hast eine... 11. Okay, und dann haben wir hier noch 17 und 34. Okay. Bitteschön. So, jetzt kann ich doch eigentlich meinen Sprite auf den Onkel ansetzen. Der hat ja auch eine Device-Repräsentation für seinen Comlink. Natürlich, ganz genau. Da muss ich erstmal gucken, wie das heißt, was ich da tue. Was möchtest du denn tun? Das Sprite soll das Device von ihm angreifen. Achso, angreifen, da musst du dir jetzt überlegen, ob das Hacking on the Fly, also das Leise, oder das Brute Force-Ding machen soll. Ich denke, der Brute Force ist angebracht. Okay. Dann nutzt es seinen Cyber-Combat-Wurf plus, ich nehme mal an, Resonanz. Das geht dann auch nochmal von den zwei Tasks ab, ne? Das wäre dann der zweite. Das ist der zweite. Also was ist die konkrete Aufgabe? Du befiehlst dem Ding, das Comlink zu crashen. Das zu übernehmen. Ja, übernehmen ist schwierig. Wie gesagt, du kannst halt keine Sachen direkt übernehmen, weil, wie gesagt, Besitzdingens ändern und sonst was. Aber du könntest es zum Beispiel zum Abschluss bringen. Oder, ja, ich würde gerne diese lustigen Cyberaugen, die sie da haben, crashen lassen, damit er nichts mehr sieht. Ja, also du möchtest einfach nur Ich möchte Marks ihn erstmal ein bisschen setzen. Blind machen. Achso, für das Sprite musst du noch Initiative würfeln. 4W6. 4W6. Das ist nicht schlecht. Das sind 21. Oh, okay. Sprite. Das ist ziemlich ordentlich. Du könntest übrigens auch 2 Mark setzen. Wenn du 4 Punkte abziehst, wenn du 10 abziehst, kannst du noch 3 gleichzeitig setzen. 3 Marks. Das ist quasi so ein multipler Angriff, wenn du möchtest. Okay, aber wie viel, ich meine, wenn ich einen Mark drauf habe, wie viel kann ich denn dann machen? Also, das hängt halt davon ab. Also, wie gesagt, so ein Crackfile-Change-Icon, das musst du gleich mal durchgucken, was du machen möchtest. Also, es ist halt diese Liste, die kann ich jetzt nicht vorlesen. Da gibt es halt eine Menge Sachen, die man machen kann. Normal, das doch. Du könntest auch Edge, nee, das ist ein Sprite, das kannst kein Edge dazu nehmen. Aber theoretisch könntest du dann Edge dazu nehmen. Ja, bitte. Aber zuerst muss ja ich was machen. Wenn du befiehlst die mir jetzt was zu tun. Achso. Ja. Dann haben wir hier nichts. Nix. Blöd. Ja. So, die Security in der heutigen Zeit wahrscheinlich total der coole Held. Befiehlt dir, also zeigt ihr mal an, auf den Boden, auf den Boden. Ja, dann gehe ich auf den Boden. Das ist schon lustig, weil der Hacker einfach machen kann, was er möchte und alle... Aus jeder Situation oder richtig, was. Richtig, genau. Achso, du denkst übrigens dran, wenn du irgendwas machst, du hast einen geistigen Schaden. Ja, den habe ich ja noch von den schönen Medikamenten. Okay, damit sind wir hier mit durch. Okay, dann 10 abziehen. Okay, jetzt dein Sprite dran. Jetzt darfst du das gleiche nochmal tun. Das Sprite macht jetzt auch genau dasselbe nochmal. Jawohl. Diesmal aber mit einem Erfolg. Wie viel hast du denn gewürfelt? 4, ich wollte ja 3 Marker setzen. Okay. Ja, du hast 3 Marker. Möchtest du jetzt gucken, was du damit tun kannst? Ja. Primär würde ich halt gerne auf die Äuglein zugreifen. Jawohl, die sind einfach nur, die sind quasi direkt verbunden, das heißt, du kannst direkt darauf zugreifen. Du müsstest jetzt theoretisch sowas wie Edit File oder sowas machen. Oder Control Device. Oder sowas, genau. Zum Beispiel einfach ausmachen. Das würde mit Control zum Beispiel gehen. So, dann möchte ich jetzt einfach mit permanent hellgleißendem Licht blenden, sodass er nichts mehr sieht. Okay, da musst du was für würfeln? Ein Electronic Warfare und Intuition. Ja. Begrenzt durch Sleaze gegen Intuition plus ein bisschen shoppen gehen. Also das sind 9, begrenzt durch Sleaze sind 6. Ja, das heißt, du kannst mit 9 Würfeln maximal 6 Erfolge sammeln und der hat 5 für seine Intuition und 3 für sein Firewall. Ich habe einen Erfolg. Ich habe 2. Wunderbar. Damit. Was du natürlich nicht hörst, weil der Raum schallt. Kurze Info an die 17. Der eine sieht nichts mehr. Kannst du ausdenken, welcher? Der so fuchtelt. Vielleicht kümmerst du dich um den anderen. Der so fuchtelt. Sehr gut. Du bist wieder dran, kannst uns vielleicht noch was befehlen, beziehungsweise. Oh, ich habe vergessen, dass ich plus 2 W auf Matrix Actions habe. Ja, auf eine. Du musst ja eine aussuchen. Genau, ich würde gerne mal Matrix Diffusion auf den Comlink machen. Das ist eine Komplexform. Ah, okay. Schön, dass du alles gleichzeitig machst. Echt? Ja, ja. Also du musst jetzt Threading. Okay, du musst jetzt ein Level der Form wählen. Und du möchtest was? Matrix Diffusion? Ja, ich möchte nämlich den Comlink ein wenig schwächer machen. Ach, Diffusion of Matrix. Ah ja, du suchst ja ein Matrix-Attribut auf, in dem Fall wahrscheinlich Firewall, um es dann zu senken. Genau. Ja, okay. Du würfelst jetzt mit Software plus Resonanz. Ja. Und legst mir jetzt erstmal ein Level fest. Sind 2 plus 6 sind 8. Die deine maximalen Erfolge begrenzen. Ja, dann würde ich 2 machen. 2 Erfolge, ja. Das ist doch wunderbar. Okay, jetzt musst du erstmal dem Entzug widerstehen. Resonanz plus Willenskraft. Das wäre 13. Und kannst du das 13 Würfel gegen einen Schaden von 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 0. Damit hat das geklappt. Und das Ding widersteht mit Willpower von 4 plus Firewall von 3. Wie viele Erfolge hast du? Ich hatte 2. Ja, der auch. Wenn man bei 0 kommt auf gleich raus. Also hast nichts reduziert. Okay. Da bist du in der Firewall hängen geblieben. Initiative. Solider. Ja, natürlich. Wie schon war das? Dein Sprite hat 4 und du hast 9. Ja, mein Sprite hat ja jetzt keinen Task mehr. Bauen. Ach, jetzt müsst ihr theoretisch ein neues beschwören. Ja. Jawohl. Wir wollen ja lernen, wie es geht. Genau. So, Initiative. 9 plus 1 W. 9 plus 1 W. 10. Jawohl. Ja. Und die Security hat, eine ganz unfassbare 6. Okay. Bisschen. Ja, gegen den Security-Menschen kann ich. Die Security kriegt offensichtlich gerade einen Funkspruch rein. Ja, das Einzige, was ich tun könnte, wäre seinen Comlink, sein Funkding durchbrennen zu lassen. Ja. Aber da ich ja gerade nicht weiß, ob er eventuell auch abgezogen wird oder zum Draufhauen animiert wird, was vermutlich eher auf direktem Zugriff passieren würde, weil er ist ja gerade vor Ort, würde ich doch dann. Ja, was soll ich machen? Ich kann ihm wenigstens versuchen, ihn ins Auge zu spucken und zu blenden. Ja, kannst du auf dem Stuhl rumstehen, wenn du Kopf ziehen kannst. Ja, das ist vielleicht gar nicht so blöd, aber fange ich mir bestimmt diesen blöden Taser da ein. Keine Lust auf Taser. Ein Taser hält er raus, oder? Ich nehme dem, wie gut er würfelt und der Wachmann. Ich würde mir lieber noch einen False Sprite basteln. Ja, tu das. Okay, du möchtest jetzt einen Sprite beschwören. Der 17 würde ich gerne noch sagen, dass sie mal ihren Arsch bewegen soll. Du weißt ja nicht, was sie gerade tut. Deswegen ist es mehr so ein Broadcast. Okay, also das läuft wie folgt. Du würfelst mit deiner Compiled Sprite Action. Ja. Yeah. Also Compiling plus Resonanz. Gegen Stufe, um sich dagegen zu wehren. Welches Level hätten sie denn gern? Sie können bis zu zweifach ihre Resonanz Attribut schaffen. Dann nehmen wir eine 4. Okay. Ich habe eine 11. Und das Sprite hat einen 1, 2, 3, 4, 5. Du hast jetzt 3 Dienste. In einem Level 4 Sprite. In einem Level 4 Sprite, das jetzt da so da ist. Das ist jetzt da und warte darauf, was Schönes für mich tun zu dürfen. Oh ja. Es hat sogar noch eine höhere Initiative. Es hat eine Initiative von Level mal 2 plus 1. Muss jetzt direkt mal würfeln. Das heißt, es hat Level mal 2, das heißt also 8 plus 1 sind 9 plus 4 wie 6. Hallo? Plus 22. Das heißt, es ist jetzt 31, richtig? Ja. Also ich möchte jetzt eigentlich nur Sieg und Destroy machen. Das Fallsprite müsste in der Lage sein, den zweiten Agenten zu entdecken. Ja, ja, das mit den Matrix-Wahrnehmungsproben von Sprites, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Sprite. Ja, das würfelt einfach mit 8 Würfeln. Also es hat Computer plus Intuition dabei, alles, was er an Werten hat, Level ist, das ist ziemlich einfach. So, dann gucken wir mal, ob wir ihn finden. Ja, das war doch so Prozent. 2. Ich habe auch 2, daher ist das Ding immer noch weg. Okay. Aber es darf jetzt direkt nochmal, ne? Ja, theoretisch kannst du einfach noch 2 mal. Das ist ein Club. 1, 2. Und es hat. Oh, es hat sogar einen kritischen Patzer. Daher hast du direkt noch einen Mark da drauf. Oh, das ist schön. Das mache ich dir jetzt mit einem Mark. Am besten mache ich noch 2 dazu. Das war dann diesmal minus. Minus 10. Raum. Weil ich da auf dem Boden liege und der komische Typ mit seiner Elektrofuchtel vor mir ist. Angst. Er ist so klein und zerbrechlich. Ich Internet, um da mal ein bisschen was zu machen. Ich kämpfe von klassisches Nerdverhalten. Er stellt sich nicht der wahren Welt. Du musst doch deinen Problemen entgegentreten, Junge. Ja, Stuhl um die Ohren. Ebenso. So, wie viel war das jetzt? Was fasst du? Ich möchte noch 2 Marken. Minus 6, ganz genau. Minus 6 und angreifen kann ich für... Cyber-Comic plus Logik, also 8 Würfel. Oh, einen. Oh, einen? Der hat bestimmt Wired Schnur, okay? Er hat 2 sogar. Da passiert nichts. Gut. Ja. Offenbar hat die... Also jetzt ist es immer durch. Nochmal neue Initiative. Das ist 12. Oh, der Security-Typ hat jetzt auch eine 11. Und du hast eine was? Eine 12. 12, immerhin. So, und jetzt, wie war das mit dem Sprite nochmal? 4 Würfel, ne? Jawohl. Komm mal weg. Mal gucken, was jetzt passiert. Nicht angenehm. Das ist auch schon nicht schlecht. Und es sind 17. Ja, sag ich doch. Insgesamt? Nee, also plus 17. Dann 26. Das heißt 26, genau. So, was soll das Sprite machen? Du hast ihm ja einfach befohlen, er soll Mark setzen. Ja. Das macht es jetzt ohne einen neuen Dienst zu tun. Ja. Genau, ja. Das waren 1, 2, 3, 4. 8, ganz genau. Ja, plus 3. Plus 3, genau, für Angriff. Weil Attack ja um 3 erhöht ist. Das Fault ist gar nicht schlecht. Das ist definitiv besser als so ein alles Kurier-Ding. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holy shit. So viele Würfel hat der gar nicht, oder? Ja, 6 hat er halt. 1, ja. Dann haben wir jetzt, glaube ich, insgesamt 3 Marks darauf. Ein Mark, weil du alle Würfel genommen hast. Das heißt, also, ja, hast du jetzt 2. Was möchtest du tun? Hier auch mit 2 Marks darauf. Ich meine, ich kann die Marks ja auch verwenden, die das Sprite drauf ist. Es ist quasi ja deiner. Also es sind ja deine Marks. Die sie übrigens wie aussehen. Da steht jetzt erstmal ein roter Smiley drauf. Mit Zunge. Beziehungsweise 2 sogar. So, mit 2 Marks. Ja, eigentlich muss ich noch eins hinzufügen, damit der Sprite das gleich umbauen kann. Das heißt, ich müsste jetzt auch noch einen Mark draufsetzen. Was du allerdings mitkriegst, ist, dass die Security offensichtlich den Auftrag bekommen hat, to detain and not to desist und so. Also drückt auf so einen Knopf, auf den Ding, Elektrizität zuckt den Schlagstock hoch und er will halt, was international Sicherheitsleute immer am liebsten tun, auf am Boden liegende Leute einschlagen. Ja, mit dem noch benutzbaren Ninja, der da steht... Da würde ich natürlich gerne irgendwas gegen den Elektromann ausrichten, aber ich weiß jetzt nicht genau. Ja, der ist im ganz anderen Raum, also der ist halt schon noch ein Stückchen weg. Ne? Ja. Also der steht im, also der hat mit Sicherheit in seinem Comlink Waffen und sowas registriert, aber die sind jetzt nicht direkt greifbar. Ja. Und da hast du das Problem des Matrix-Hackers. Kaum steht ein Typ mit einem Knüppel vor einem. Was soll ich machen? Meine Knüppel online. Genau, mach mal Knüppel online hier. So. Ja, ich würde gerne noch den dritten Mark da drauf setzen, damit ich den auch ausknüpfen kann. Jawohl. So, das ist in. Aber ich setze jetzt, damit das Breit den ausknüpfen kann. Genau. So wie eben. Das ist Cyber Combat und Logik. Das sind 9. Und ich brauche noch einen Mark. Gegen die 6. Oh, und plus 2W Matrix Actions. Das ist das. Du möchtest also die Matrix Action, du wählst, ist Brute Force. Ja. Also du musst dir halt eine aussuchen für die Vorteile. Ja, ja, das, okay. Da ist ja gerade laut. Das kannst du nicht wechseln, das bleibt jetzt immer dann fix. Ach so. Du bist nur in einer Matrix-Action außergewöhnlich gut. Ach so. für alles wäre das zu gut. Dann suche ich mir später eine andere aus. Gut. Und mache das jetzt mal gerade. Ja. U1, und das war ganz knapp. Ein Erfolg? Ja, der hat leider auch einen. Nee, zwei sogar. Okay. Ja, Security macht einen Schritt nach vorne und schwingt den Knüppel. Jetzt gibt es das Stöckchen. Reaktion plus Intuition darfst du würfeln. Und er schlägt dich mit Freuden und einem Knüppel. Ja, das geht doch. Er hat drei Erfolge. Ich habe vier. Oh, hervorragend. Du tauchst unter dem Schlag hinweg. Und obwohl ich schon auf dem Boden liege. Ja, du rollst dich hier geschickt zur Seite. Ein schicker Zwerg. Also so bam, bam, bam, bam. Und der Weiter. Whack the Dwarf. Ja, du kugelst an ihm vorbei. Und er schlägt also auf den Boden und die Tempelform. Kugel ich zufällig aus dem Tor 3 heraus? Nein, dafür ist der Raum ein bisschen zu groß. Er ist zwar nicht so groß, aber du tauchst quasi nur aus seiner Nahkampfreichweite. Kannst du nicht kämpfen? Nur ich bin kräftig sediert. Und hab kaum was an. Karate-Skills? Kaum was an, würde ich das nicht nennen. Ich hab eine Menge dabei, doch, aber kaum was an. Ja. Auch kein Comlink. Ja. Aber du kannst nicht kämpfen? Er kann so ein bisschen schießen, glaube ich. Ich kann ein bisschen schießen, aber womit? Ich kann keinen Nahkampf. Schwermine? Hab keinen Kugelschreiber. Mach was. Leg dich auf den Boden, stell dich tot. Ja, ich versuch nochmal den letzten Mann. Aber wie kriegst du denn jetzt den Wachmann, wenn du deinen Mann kann den überhaupt nicht besiegen, da kommen doch garantiert noch mehrere. Greif ihn an, meine Güte. So. Ja, ich lauf mal raus. Was mach einmal den über, ich gebe einen ganzen Ring. Ich glaube, du hast ein Schild in meinem Zimmer. Ich stelle mir das vor, wie bei den... Also ich würde gerne erstmal aus der Zelle rausrennen und mich orientieren. Okay, wo möchtest du hin? Rechts oder links? Abbiegen in Richtung Zelle 1. Also wo du hergekommen bist. Das heißt also, die ist links rum, also die sind halt, die Eingänge sind immer hinten, man geht also hinten rein. Jo. Du biegst nach links ab und 17 steht, ist ja direkt rechts neben dir, steht mit der mit dem Elektroschocker und der Pistole seines Wachmanns in der Hand und schlägt weiterhin auf den Schädel des Wachmanns ein. Ja, das scheiß. Du, da kommt einer hinter mir her. Kannst du vielleicht kurz helfen? Der Wachmann kommt um die Ecke, jetzt müssen wir neue Initiative würfeln. Aber richtige Initiative, nicht den Matrix-Kack hier. So, ich habe 15. Wow. Die Sicherheit hat eine 12, oh, das Beste, was sie erreicht. Und das Sprite hat auch eine 12 plus das, was es normalerweise hat. 9. Dann sind 21. Jawohl. So, dann könnte das Sprite jetzt nochmal seine Hacking-Aktion machen. Genau, das Sprite möchte gerne nochmal auf den Ninja. Damit du den, nur noch einen Marker. Das System runterfahren kannst. Genau. Und das waren 8 plus 3. 8 plus 3. Ja. Level mal 2 plus 3. Ja. Den können wir hinterher mitnehmen, den Scheiß ausmachen. 1, 2, 3, 4, 5. Da sollte der fehlende Marker drauf landen. Wie viel? 5. 5, ja, ich habe nur 2. Damit hast du dann 3. Soll es direkt initiieren, Shutdown? Das wäre sehr schön. Gleicher Effekt wie bei dem anderen Onkel. Den optischen Nerven überlasten. Jawohl. Plus Electronic Warfare plus Intuition, das heißt also 8 Würfel. 3. Jawohl. Ja, ja, das ist eine 4, da hat er nur einen. So. Liebe 17, der andere Ninja ist auch ausgeknipst. Jawohl. Beziehungsweise zu sehr angeknipst. Spätestens bis er dann das System rebootet und so. Aber. Achso, Moment, Verzeihung, ich habe 17 vergessen. 17 hat eine. Oh, ist gar nicht so doll. Hat eine 12. Dann würde ich der 17 jetzt gerne mal kurz die Pistole abnehmen und gegen den. Verfolger richten. Das heißt, du möchtest, ja, das reicht. Also gesagt, abgenommen, bla, sonst was. Zack. Und der Sicherheitsbediente, die Dienstete, biegt um die Ecke mit dem Schlagstock in der Hand. Und läuft der fleißig hinterher. Peng? Ja, Peng. So, ich habe Pistolen 1. Plus deine Agility. Plus Agility. Minus das, was du an geistigem Schaden hast. 4, dann sind es 2. Das ist immerhin ein Erfolg. Ja. Und der hat Reaktion plus Intuition, um sich dagegen zu wehren. 4 plus 3. 1. Ja, er biegt um die Ecke, du BAM! Schießt einen Schuss aus der Fischetti. Er stolpert zurück, fällt auf den Rücken und ist gerade allerdings nochmal ausgewichen. Jemand, der auf den Rücken fällt, ist vermutlich von der 17 relativ schnell mit einem Elektrostöckchen ruhig. Die ist sogar tatsächlich jetzt dran und greift ihn direkt auch mal an. Da hat er aber den Elektroschock aufgeladen. Offensichtlich noch länger hier als du. 3, 4, das war nur Erfolge, 6, oder? Das ist einer. Eine. Das ist schon ordentlich, muss man sagen. Nimm beide. An die Schläfen. Ich habe gehört, das funktioniert. Spricht sich schnell rum. Oh, 2, das heißt, sind immer noch 13 geistig. Ja, das dürfte wohl reichen. So lange reicht die Skala dann. Das sind nur 12 Boxen. So, oh, vor allem, wenn er so scheitert. Immerhin 9, aber wie viel hat man so in einer Box, ne? 12. Ja, der Technokinetiker-Ausbruch hat begonnen. In diesem Podcast verwenden wir die Songs Strange Equation von Neuromodulation, Cyberfunked von Xenoscapes und Electrification sowie Endless Minds von Proteus Noir. Alle anderen verwendeten Hintergrundsounds und Effekte wurden mit der Ambient Mixer Software erstellt und unterliegen ebenfalls der Creative Commons Lizenz. Der Song im Abspann ist Fistful of Concrete von Miracle of Sound. Seine Songs stehen auf YouTube, iTunes oder Spotify zum Download zur Verfügung.